بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum dritten Unterricht über das Benehmen des Schülers, in dem wir das Buch Hilyat Talib al-Ilm vom ehrenwerten Gelehrten Bakr Abu Zaid durchgehen, rahimahullah ta'ala, möge Allah gnädig sein. Dieses Buch, das er geschrieben hat, als Einstieg für jeden Muslim, der gerade wenn er auf dem Weg des Talab al-Ilm ist, aber auch wenn nicht, denke ich, wird er viel aus diesen Angelegenheiten profitieren. Wir haben im ersten Kapitel, letzten Unterricht, im ersten Kapitel begonnen und die ersten vier Unterpunkte erwähnt. Und zwar ging es beim ersten Kapitel um jetzt der Anstand des Talib al-Ilm in sich selbst oder sein Benehmen in Bezug auf sich selbst. Und da haben wir verschiedene Punkte angesprochen, unter anderem den Ikhlas, dann die Ehrfurcht vor Allah, subhanahu wa ta'ala, al-Khashya. Und dann als dritten Punkt haben wir zuletzt oder als vorletzten Punkt angesprochen die Befolgung, Nachahmung und Nacheifern der Altvorderen, as-Salaf as-Salih. Und als vierten Punkt haben wir erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Eigenschaft besitzt oder folgende Eigenschaft besitzt, die außer ihm keiner besitzt, und zwar das Eigenschaft des Allwissens. Und diese ersten vier Punkte, haben wir gesagt, sind Eigenschaften, die, wenn der Muslim auf dem Weg des Strebens nach Wissen in sich verinnerlicht, dann wird es für ihn viele Tore auf dem Weg zum Wissen eröffnen. Und wir machen heute mit dem fünften Unterpunkt weiter. Und zwar geht es um die Demut und den Verzicht auf Stolz und Hochmut. Der Autor sagte, und wir machen wie immer, wir lesen den Text, beziehungsweise ihr hört zu und versucht euch zu konzentrieren, und ich werde bi'idhnillahi tabarak ta'ala hier und da einige Anmerkungen machen. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte, Demut und der Verzicht auf Stolz und Hochmut. Erziehe deine Seele zu Zurückhaltung, Sanftmut, Geduld, bescheidener Akzeptanz der Wahrheit, Gelassenheit, Würde, Ernsthaftigkeit und Demut und halte dabei die Unterwürfigkeit beim Lernen aus, um zur Erhabenheit des Wissens zu gelangen, und folge gehorsam dem Recht. Der Autor hat natürlich in diesem ersten Satz mehrere Begrifflichkeiten erwähnt, die zu jedem dieser einzelnen Eigenschaften, wenn man sie verinnerlicht oder darüber reden würde, könnte man darüber natürlich einiges dazu sagen. Ich möchte nur auf ein paar Sachen hinweisen. Erstmal die Zurückhaltung, da geht es ihm um offensichtlich um den Verzicht auf vieles Weltliche, auf einiges Weltliche, auf das wir noch inshallah ta'ala hinweisen werden. Sanftmut ist eine Form der oder ist ein Synonym für Nachsichtigkeit. Geduld ist allseits bekannt. Es wäre keine Geduld, wenn sie nicht anstrengend wäre. Geduld ist ein innerer Kampf. Geduld ist etwas Anstrengendes. Es kann aber auch natürlich Spaß machen, geduldig zu sein, wenn das Ziel ein hochwertiges Ziel ist. Wenn man sich bewusst macht, während man Geduld ausübt und während man sich innerlich dieses Widersetzen in sich verspürt, aber trotzdem dagegen ankämpft und weiß, man befindet sich gerade in einem inneren Kampf, bei dem Allah subhanahu wa ta'ala einen dafür belohnen wird, dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass man es genießt und sich wünscht, dass dieser innere Kampf auch weiter anhält. Bescheidene Akzeptanz der Wahrheit. Der gläubige Mensch akzeptiert die Wahrheit, wie sie überliefert wird, egal ob sie ihm in den Kragen passt oder ob sie ihm nicht in den Kragen passt. Und er unterwirft sich der Wahrheit, auch wenn sie für ihn manchmal anstrengend sein mag. Aber er akzeptiert sie in Bescheidenheit, weil er sich bewusst macht, wer bin ich überhaupt? Ich bin ein Diener Allahs. Und Allah subhanahu wa ta'ala, der mich erschaffen hat, weiß am besten für mich Bescheid, was für mich gut ist und was für mich schlecht ist. Und deswegen vertraue ich ihm und bin bescheiden in der Akzeptanz seiner Anordnungen und seiner Befehle, subhanahu wa ta'ala. Gelassenheit, Würde, Ernsthaftigkeit, das sind alles wichtige Begriffe, gerade für den Talib al-Ilm, für den Scharia-Studenten, weil, liebe Geschwister, der Gelehrte ist ein Inbegriff der Ernsthaftigkeit. Der Gelehrte wäre kein Gelehrter, wenn er ein Hampelmann wäre, wenn er tanzen würde, ja, wenn er Dinge machen würde, in Anführungszeichen, die sich ihm nicht ziemen. Das ziemt sich einfach nicht, dass er sich in bestimmten Gesellschaften aufhält. Dass er, wie wir auch sehen werden, Späße macht, mehr als man es von ihm erwartet. Der Gelehrte ist jemand, von dem man erwartet, dass er einen an Allah und seinen Gesandten erinnert. Und deswegen, wenn er zu viele Dinge macht, die ihn, wodurch er die Menschen eben nicht an Allahs Religion subhanahu wa ta'ala erinnert, dann verliert er eigentlich den Respekt der Menschen ihm gegenüber. Und er wird wie der andere auch, weil was ist der Unterschied dann noch zwischen ihm und den anderen? Was nutzt das Wissen, wenn es keinen Effekt hat auf deine Haltung und deine Umgangsweise und keinen Effekt hat auf die Menschen, die um dich herum sind. Denn das Wissen, das du von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten hast, soll ja, du sollst davon profitieren, aber die anderen Menschen auch, indem du als Gelehrter der Religion erkannt wirst. Und wenn ich sage Gelehrter, dann meine ich natürlich nicht nur jemanden, der die höchsten Stufen des Wissens erreicht hat, sondern egal in welchem Bereich der Religion du dich auskennst, und sobald man dich erkennt als jemand, der sich in einem bestimmten Thema auskennt, dann hast du eine gewisse Stufe des Wissens erreicht und dementsprechend hast du dich auch in Würde und Ernsthaftigkeit zu bewegen. Ebenso die Demut. Die Demut auf Arabisch, Al-Khushu'a, ist eine innere Ruhe. Das ist das Gegenteil von, sagen wir zum Beispiel, Voreiligkeit. Dass jemand zu hastig ist. Dass jemand unüberlegt handelt. Das kennt man von kleinen Kindern. Kleine Kinder, weil ihr Verstand noch nicht so weit gereift ist, sagen sie Sachen oder handeln sie voreilig oder treffen unüberlegte Entscheidungen. All dies ist sicherlich nicht im Einklang oder in Einklang zu bringen mit dem Begriff der Demut und des Zurückhaltens und der inneren Ruhe. Und halte dabei die Unterwürfigkeit beim Lernen aus, um zur Erhabenheit des Wissens zu gelangen. Das ist ein Thema für sich, weil die Unterwürfigkeit beim Lernen, oder anders ausgedrückt, dass du dich klein machst für das Wissen. Dass du dir nicht zu schade bist, etwas zu tun, um Wissen zu erlangen, das dich im Dies und Jenseits voranbringt. Dazu gehört zum Beispiel, dass man auf dem Boden sitzt, um nach Wissen zu streben. Dass man nicht bequem sitzt, Hauptsache man kriegt den Unterricht mit. Dass man vielleicht sogar verreist, um etwas zu erfahren. Denn natürlich in der heutigen Zeit, selbstverständlich erfüllt die Technik einen sehr großen Traum und erfüllt viele Dinge, die man vorher nicht machen konnte. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob du dich in einer Sitzung befindest, in der die Engel anwesend sind, oder ob du zu Hause bist und etwas Aufgezeichnetes dir anhörst. Das ist nicht das Gleiche und jeder von uns weiß das. Und auch die Mimik und die Gestik des Vortragenden spielt auch eine Rolle und hat einen Effekt. Und deswegen, wenn man manche Schüler von Gelehrten betrachtet, die jahrelang mit ihren Lehrern zusammen gewesen sind, hat das einen deutlichen Effekt auf ihre Art und Weise, wie sie sich bewegen und wie sie ihre Hände sogar bewegen und wie sie sich verhalten, wie sie sogar die Schüler anschauen und so weiter. Ja? Das heißt, der Mensch lernt von seinem Lehrer, gerade wenn er natürlich mit ihm jahrelang zusammen gewesen ist. Unterwürfigkeit beim Lernen. Es kann sein, man hält Sachen aus, die einen verletzen. Wenn jemand nämlich auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala Wissen strebt, braucht er nicht denken, dass der Weg zum Wissen immer mit Rosen ausgestreut ist. Und dass jeder ihm sagt, herzlich willkommen, mashallah, du bist ein Talib ilm und möge Allah dich segnen, dass du auf Händen und Schultern getragen wirst. Das ist nicht der Fall. Kann sein, man wirft dir vor und sagt zu dir, was machst du, geh lieber arbeiten. Was suchst du nach Wissen, was bringt dich doch eh nicht voran. Was bringt dir, was ist, dich Tag und Nacht in der Moschee aufzuhalten? Mach mal was Anständiges. Und so weiter und so fort. Das heißt, man findet Leute, die einem davon abhalten. Und das ist eine Verletzung ihrer Würde. Man fühlt sich verletzt, natürlich. Und diese Unterwürfigkeit, die hält, oder diese Verletzung der Würde, hält man aus. Warum? Weil man eben ein so wertvolles und großes Ziel vor Augen hat, das man sich nicht entgehen lassen möchte. Wie ich gesagt habe, also wenn wir über diese einzelnen Punkte lange reden würden, dann würden wir darüber Stunden reden, je nachdem, wie viel der Vortrag dazu zu sagen hat. Ja? Aber deswegen gehen wir mal weiter. In diesem Sinne, hüte dich vor dem, was gegen diese Ethik verstößt. Und jetzt kannst du jeden dieser Begriffe betrachten und das Gegenteil dazu suchen. Und dann weißt du, und ich habe schon auf ein paar Sachen davon hingewiesen. In diesem Sinne, hüte dich vor dem, was gegen diese Ethik verstößt. Gegen diese Sitten, gegen diese Benimmregeln, gegen diese Anstandsregeln. Denn darüber hinaus, dass es mit Sünden einhergeht, zeugt dies von einer Schwäche des Verstandes und davon, dass es einem an Wissen mangelt, aber auch davon, dass man keinen Nutzen aus seinem Wissen zieht. Also darüber hinaus sagt er, dass diese Begriffe, die wir erwähnt haben, Zurückhaltung, Sanftmut, Geduld, Akzeptanz der Wahrheit, Gelassenheit, Würde, Ernsthaftigkeit, Demut, Unterwürfigkeit, davon abgesehen, dass das Gegenteil dieser Begriffe, das Gegenteil von Geduld, ist die Ungeduld, ja, oder die Voreiligkeit, das Gegenteil von der Akzeptanz der Wahrheit ist die Ablehnung der Wahrheit und so weiter und so fort. Das heißt, darüber hinaus, dass das Gegenteil dieser Tugenden mit Sünden einhergeht, zeugt dies von einer Schwäche des Verstandes. Selbstverständlich, denn guckt mal, Allah subhanahu, und das hat er mit Sicherheit aus dem Koran al-Karim entnommen, und viele der Dinge, der Autor sagt, könnte man noch ausschmücken mit Ayat und Hadith und so weiter. Aber diese Angelegenheit, guckt mal, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim gesagt hat. Er sagte über, was ist, im Surat al-Baqarah am Anfang hat er drei Gruppen von Menschen erwähnt. Das eine sind die Gläubigen, danach die Ungläubigen, in nur zwei Versen, und danach in etwa 10 Versen oder mehr die Heuchler. Okay? Und eine ihrer Aussagen ist, dass sie gesagt haben, أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا. Sollen wir etwa so glauben, wie die Schwachsinnigen geglaubt haben? So. Wer sind die Schwachsinnigen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Sie meinen damit, wen? Die Sahaba radiallahu ta'ala an. Also die Gläubigen und noch dazu die Besten, die es gegeben hat in dieser Ummah. Insofern, sie haben sie als Schwachsinnige bezeichnet. Das ist das Gleiche in der heutigen Zeit. Das ist genau das Gleiche. Dass jemand, der nicht glaubt, über denjenigen Menschen sagt, der glaubt, wie kannst du so einen Quatsch glauben? Oder wie kannst du so einen Schwachsinn glauben? Oder wie kannst du so naiv sein, dass du alles glaubst, was man dir erzählt, was man dir predigt? Das ist der Glaube der Iman, aber er wird bezeichnet als Safah. Auf Arabisch heißt Schwachsinnigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns, und Allah azza wa jal betrachtet das Ganze von oben und sieht, wie unvernünftig manche Menschen handeln, und er jetzt korrigiert er die Waage, ja, oder korrigiert den Maßstab. Ja. Du musst jetzt den Maßstab richtig ansetzen. Und zwar sagt er subhanahu wa ta'ala, Ala innahum humus sufaha, walakin la ya'lamun. Richtig? Er sagt, hört, in Wirklichkeit sind sie die Schwachsinnigen, nur sie wissen es nicht. Okay? Das ist also 180 Grad. Sie denken, sie sind die Vernünftigen und es ist genau umgekehrt, Gott bewahre. Ja? Und hier sehen wir das Mangel an Wissen, وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ, nur sie wissen es nicht. Ja? Mangel an Wissen, wenn du gar nicht weißt, was Haq ist und was Batil ist und was Aql ist, Vernunft ist und was Safa ist, Unvernunft ist, dann kannst du auch nicht über andere Menschen urteilen. Weil was ist denn dann deine Unterscheidungsgewalt? Wodurch unterscheidest du dann zwischen schlecht und gut? Mit anderen Worten, du machst es mit dem, was du denkst, was richtig und falsch ist. Mit anderen Worten, so wie man dich erzogen hat, so wie man dich manipuliert hat, ja, jetzt objektiv betrachtet, dementsprechend wirst du auch über andere Menschen urteilen. Der Gläubige ist nicht so. Der Gläubige sagt sich, für mich Vernunft und Unvernunft, richtig und falsch, ist abhängig von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala als richtig und falsch definiert hat. Und deswegen ist sein Buch subhanahu wa ta'ala gültig, ob das vor 1400 Jahren war oder heute noch der Fall ist. Es ist das Gleiche. Was der Prophet damals gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, ist die gleiche Wahrheit, wie sie heute ist. Auch wenn die meisten Menschen sich davon abwenden. Und das ist, denke ich, auch logisch nachvollziehbar. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala sagte über die Heuchler, أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا, vielmehr sind sie diejenigen, die schwachsinnig sind. Und deswegen sehen wir, dass, warum schwachsinnig? Weil sie haben ja, hier geht es ja um die wahren Heuchler. Also diejenigen, die wirklich nach außen hin sagen, wir sind gläubig. Das heißt ja, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Wenn sie die Gläubigen antreffen, sagen sie, wir glauben. Also wir sind Gläubige, wir sind Muslime, wir gehören zu euch. Wenn sie aber dann mit ihren Satanen alleine sind, mit den Satanen sind die Satanen der Menschen gemeint. Es gibt Satanen von den Dschinn, es gibt auch Satanen von den Menschen. Wenn sie dann aber mit ihren Satanen alleine sind, dann sagen sie, inna ma'akum, wir sind mit euch. Wir haben doch nur Spaß gemacht. Okay? Wir haben es doch nicht ernst gemacht. Wir haben doch ihnen nur sowas vorgegaukelt. Ja? Und, oder ihr könnt auch übersetzen, wir haben uns doch nur über sie lustig gemacht. Und diese Angelegenheit, dass sie praktisch gesagt haben, die Gläubigen sind schwachsinnig, obwohl sie ja die Wahrheit kennengelernt haben. Ja, und das ist vielleicht auch, Allahu A'lam, ein Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaft bei den Heuchlern erwähnt hat, nicht bei den Kafirun davor. Ja, weil die Eigenschaft der Heuchler ist ja gerade, dass sie die Wahrheit wirklich kennengelernt haben, aber sie ablehnen. Und Gott bewahre, sie betrügen gleichzeitig. Also im Gegensatz zu den Kafirun, die sagen, wir sind nicht gläubig und wir glauben auch nicht daran, die es offenkundig zeigen, was in ihrem Herzen ist. Die Heuchler sind gefährlicher, weil sie tragen nach außen hin, was nicht sich in ihrem Innersten befindet. Diese Menschen, denen Allah einen Verstand gegeben hat und die diesen Verstand jetzt nicht benutzen, um die Wahrheit anzunehmen, die Allah subhanahu wa ta'ala, stellt euch mal vor, yani, wie Allah Azza wa Jal diese Menschen auserwählt hat. Aber die Frage ist, was haben sie daraus gemacht? Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Menschen auserwählt, dass sie sich in dem Volk befinden, in dem Allah subhanahu wa ta'ala einen Propheten, nicht nur einen Propheten, sondern einen Gesandten, nicht nur einen Gesandten, sondern einen der fünf besonders standhaften, nicht nur einen der fünf, sondern sogar den letzten und edelsten aller Propheten Gesandten erweckt hat. Und sie befinden sich unter ihm, in seinem Volk, und die Wahrheit kommt zu ihnen, Tag und Nacht, die Offenbarung. Und sie sehen die Zeichen Allahs, subhanahu wa ta'ala, sie werden ihnen vorgelesen, aber sie benutzen ihren Verstand nicht, um diese Wahrheit anzunehmen und sich ihr zu unterwerfen. Und das ist dann, wo ist denn dann noch der Unterschied zwischen jemandem, der einen Verstand hat und jemandem, der keinen Verstand hat? Wo ist denn zwischen jemandem, der einen Verstand hat, ihn aber nicht benutzt? Das Ergebnis ist Erfolg der Wahrheit nicht. Und derjenige, der keinen Verstand hat und der Wahrheit nicht folgen kann, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass derjenige, der einen Verstand hat, auf einer niedrigeren Stufe ist. Warum? Natürlich, weil er eben die Möglichkeit gehabt hatte und sie nicht genutzt hat. Und deswegen, das ist eine, jetzt haben wir hier im Koran Karim das Beispiel der Heuchler, die durch und durch Heuchler sind. Sie haben, wie Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, sind schwachsinnig. Das heißt, ihr Verstand ist mangelhaft. Aber Alle anderen Menschen, die ihnen nacheifern, haben einen Anteil an dieser Eigenschaft. Je nachdem, wie wenig du von der Wahrheit akzeptierst, je nachdem, wie wenig du von deinem Wissen benutzt, desto schwachsinniger bist du. Also wenn du Tag und Nacht lernst, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, du aber das Gegenteil davon umsetzt, dann ist das schwachsinnig. Weil wofür hast du das dann gelernt? Da hast du deine Zeit vergeudet. Und in diesem Sinne sagte der Autor, rahimahullah, darüber hinaus, dass es mit Sünden einhergeht, zeugt dies von einer Schwäche des Verstandes und davon, dass es einem an Wissen mangelt. Natürlich an Wissen, entweder tatsächlich an Wissen oder an nützlichem Wissen oder an fruchtbarem Wissen. Aber auch davon, dass man keinen Nutzen aus seinem Wissen zieht. Und das wäre der Teil, dass es eben nicht fruchtbar ist oder nicht nützlich ist. So sei auf der Hut vor Selbstgefälligkeit, denn sie ist Heuchelei und Hochmut. Die Selbstgefälligkeit ist eine Form der Heuchelei und der Hochmut. So hüteten sich die Altvorderen sehr davor. Ein Beispiel dafür, wie genau sie dies nahmen, ist, was Imam al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, in der Biografie von Amr ibn al-Aswad al-Ansi, rahimahullah ta'ala, der zur Zeit des Kalifats von Abdul Malik ibn Warwan gestorben ist, rahimahullah, berichtet, nämlich, dass er seine linke Hand mit der rechten festhielt, wenn er aus der Moschee kam. Er wurde danach gefragt und antwortete: Ich tue das aus Angst, dass meine Hand heucheln könnte. Ich sagte, er hält sie fest aus Furcht, dass sie beim Gehen schlenkern könnte, denn das gehört zur Selbstgefälligkeit. Dies ist Al-Ansi, rahimahullah, passiert. Insofern sehen wir, dass die As-Salaf al-Salih, rahimahullah ta'ala, in diesem Beispiel über Al-Ansi, rahimahullah ta'ala, erwähnt, dass sie, liebe Geschwister, sich vor der Selbstgefälligkeit geschützt haben und darauf geachtet haben, warum laufe ich so, wie ich laufe? Oder in diesem Fall, warum bewege ich meine Hand so stolz, wie ich sie bewege? Oder warum erhebe ich meinen Kopf so, wie ich ihn erhebe? Bin ich irgendwie gerade mit mir selbst zufrieden? Dann ist das natürlich ein sehr großes Problem, weil entweder bin ich tatsächlich auf dem geraden Weg, dann werde ich mich dadurch nicht verbessern. Und wenn ich nicht auf dem geraden Weg bin und denke, ich bin zufrieden oder ich bin auf dem geraden Weg, dann werde ich in dieser Sünde bleiben und mich auch nicht vorwärts bewegen. Nimm dich in Acht vor der Krankheit der Tyrannen, nämlich dem Hochmut. Auf Arabisch Al-Kibr. Al-Kibr übrigens kommt ja auch vom arabischen Wort Kabir. Kabir heißt groß. Und deswegen heißt Kibr die Hochmut. Man könnte auch sagen, der Größenwahnsinn. Ja? Dass man sich quasi stellt über die Stufe, über die man sich eigentlich befindet. Sieh dich vor der Krankheit der Tyrannen, nämlich der Hochmut, vor, denn Hochmut, Gier und Neid waren die ersten Sünden, mit denen gegen Allah rebelliert wurde. Also in der Geschichte der Schöpfung kennen wir das so. Wir wissen nichts, wissen keine ältere Rebellion als die von Iblis. Ja. Als die von Iblis kennen wir keine ältere, denn als Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat, hat er, Allah sagte, aba wastakbara. Das heißt, er weigerte sich und war hochmütig. Istakbara, vielleicht wenn ihr das raushört, für diejenigen unter euch, die Arabisch lernen, dann hört man die Wortwurzel raus. Das ist auch wieder Kaf, Ba und Ra. Istak. Ba-ra. Und die ersten paar Buchstaben, die haben im Arabischen eine andere Funktion. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass er eben nach Größenwahnsinn strebte oder sich einbildete, was Besseres zu sein. Und deswegen, als man ihn fragte, warum machst du das, sagte er, oder warum weigerst du dich, dich niederzuwerfen vor dem, was ich mit meinen eigenen beiden Händen erschaffen habe, da sagte er nichts anderes als, du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn aus Lehm. Ihn aus Lehm. Das war's, die Begründung. Deswegen dachte er, wäre etwas Besseres. Und diese und warum hat er sich geweigert? Das war natürlich sein Neid, weil er dachte oder wusste, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier ein Geschöpf erschaffen wird, das besser sein wird als er selbst. Und dieser Neid hat ihn dazu getrieben, hochmütig zu sein. Und so kannst du sagen, dass die Neid und Hochmut, dass die Ursünden überhaupt sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen und bewahren. Und dann sagt er, der Autor rahimahullah ta'ala, sich über deinen Lehrer hinwegzusetzen, ist Hochmut. Und die Zurückhaltung von jemandem, der weniger Wissen hat als du, der dir aber nützt, ist ebenfalls Hochmut. Und dass man nicht dem Wissen entsprechend handelt, ist ein Symptom des Hochmutes und ein Anzeichen des Verlustes. Noch einmal, dass man sich über seinen Lehrer hinwegsetzt, ist eine Form der Hochmut. Das heißt, wenn dein Lehrer ist ja derjenige, den du für dich als deinen Lehrer anerkannt hast. Du solltest ja niemals in einen Unterricht gehen, wenn du nicht das Gefühl hast, dass der Vortragende dir irgendwas beibringen kann. Wenn du das Gefühl hast, du kennst dich eh besser aus und das, was er sagt, ist eh alles falsch, dann solltest du diesem Unterricht nicht unbedingt beiwohnen. Richtig? Das heißt, du gehst ja dorthin, wo du denkst, dass dieser dir etwas beibringen kann. Welchen Sinn macht es dann, hochmütig zu sein, wenn er dir etwas Entsprechendes erzählt, anordnet, dich erzieht, dich zurechtweist und so weiter und so fort. Und deswegen solltest du sicher sein, dass dein Lehrer für dich etwas Gutes will. Wenn dieses Vertrauen nicht da ist, ist es gefährlich, dann solltest du lieber einen anderen Lehrer suchen, damit du auch zufrieden bist und der Lehrer auch ebenfalls zufrieden ist. Okay? Und deswegen, wenn der Lehrer dich auf etwas hinweist und du das nicht akzeptierst, dann ist es eine Art Hochmut. Weil, warum akzeptierst du es in diesem Moment nicht? Weil du es besser weißt? Ich rede vom Lehrer in dem Fach, was du jetzt... Ich rede nicht, dass du dich in einer Sache besser auskennst und dein Lehrer dir einredet, dass er sich besser auskennt. Darum geht es nicht. Es geht in dem Fach. Du gehst zu einem Lehrer, um Aqidah zu lernen. Und dann sagst du im Thema Aqidah, ich kenne mich doch besser aus, ich mache das nicht, was mein Lehrer mir sagt. Dann wäre das eine Form von Hochmut. Weil du sollst von vornherein dich gar nicht darauf einlassen, noch einmal. Die Bedingung ist, du suchst dir einen Lehrer aus, von dem du überzeugt bist, dass er sich besser auskennt als du. Warum solltest du jetzt ihm widersprechen oder ihm nicht Folge leisten in den Dingen, wo du doch dir selbst gesagt hast, er kennt sich darin besser aus und er will mit Sicherheit nur Gutes für mich. Und die Zurückweisung von jemandem, der weniger Wissen hat als du, der dir aber nützt, ist ebenfalls Hochmut. Warum? Weil manchmal gibt es Menschen, die weniger wissen als du. Aber in einem bestimmten Bereich des Wissens weiß er besser Bescheid. Und wenn du jetzt dir zu schade bist, weil du sagst, Alhamdulillah, ich habe gelernt, ich kenne meine Aqidah, ich kenne den Fiqh, ich kenne Usul, ich kenne die Maqasid al-Sharia, ich kenne die arabische Sprache, ich kenne mich aus in der Biografie der Khulafa al-Rashidin, der Propheten, Sira sowieso und so weiter und so fort. Du bist ein Allround-Talent, was Scharia angeht. Aber deine Aussprache beim Koran lesen ist nicht gerade der Hammer. Ja, und es gibt ja nicht nur Gelehrte in arabischen Ländern, es gibt auch Gelehrte in anderen Ländern der Welt, auch nicht arabischen Ländern. Menschen, die eine Kapazität an Wissen haben, gibt es und die auch Arabisch sprechen. Nur, wenn sie Koran lesen, sagst du Subhanallah al-Azim. Das kann ja, was ist, der Durchschnitts-Araber besser. Okay? Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala gibt nicht alles Wissen einem Menschen. Sondern er gibt dem ein bisschen, dem ein bisschen, dem ein bisschen, sodass der eine vom anderen profitiert. Wie bei der Tijara. Allah gibt dem Rizq und dem Rizq. Damit der eine durch den anderen profitiert und es ein gegenseitiges Nehmen und Geben ist. Wenn man jetzt also sagt, wer ist dieser, dass er mir etwas beibringen könnte, und ich weiß doch in der Religion viel mehr als er, dann bist du ein Hochmütiger. Du sollst dein Wissen nehmen, egal von wem du das profitieren kannst. Natürlich unter bestimmten Bedingungen, aber grundsätzlich gesehen bist du dir auch nicht zu schade dafür, in der Schule Mathematik zu lernen von einem Lehrer, der sich Mathematik auskennt. Selbst wenn er kein Muslim ist. Ja, du wirst dir dann nicht sagen, ich kenne mich in meiner Religion besser aus, deswegen nehme ich. Und das Gleiche gilt innerhalb der Religion genauso. Das Gleiche gilt innerhalb der Religion ganz genauso. Natürlich unter der Bedingung, oder eine der Bedingungen ist natürlich, dass das keinen negativen Einfluss hat auf dich und deine Religion. Aber das ist, denke ich, eine Selbstverständlichkeit. Und ebenso sagt er, dass man nicht dem Wissen entsprechend handelt, ist ein Symptom des Hochmutes, Gott bewahre. Weil derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala die Anordnung bekommt, mach dies, mach das, verrichte dein Gebet, damit wir mit der wichtigsten Pflicht überhaupt im Islam beginnen, verrichte dein Gebet und du sagst nicht mit der Zunge, sondern mit deinen Taten sagst du nein. Warum nein? Die Zeit hat Allah dir gegeben. Und Allah will jetzt von dir etwas von dieser Zeit. Bist du dir zu schade, dass du dein Gesicht auf den Boden wirfst? Dieses Gesicht hat Allah dir gegeben. Er will, dass du das Gesicht, was er dir gegeben hat, jetzt auf den Boden legst. So oft. So oft sollst du Tasbih sagen, so oft sollst du Tahmid sagen, so oft sollst du und so weiter und so fort. Das heißt also, es ist eine klare Form des Hochmutes, Gott bewahre, von Al-Kibr. Und die Hochmut, warum ist die so gefährlich und warum weist der Autor dahin? Natürlich, weil Allah subhanahu wa ta'ala sein Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Das heißt, ذرة, das ist eine kleine Ameise, die so leicht wiegt, dass man sie gar nicht merkt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wer in seinem Herzen so viel Überheblichkeit, Hochmut, also Kibr hat, wer in seinem Herzen so viel Kibr hat, im Gewichte einer Dharra, der wird das Paradies nicht betreten. Und deswegen dieses Thema ist, Gott bewahre, eines der gefährlichsten überhaupt, und sich Allahs Anordnungen zu widersetzen, ist zweifellos eine Form des Hochmuts. Und dann erst recht, wenn jemand die ganze Religion missachtet, wenn jemand über den Islam aufgeklärt wird und die Religion verweigert. Es gibt ja kein vernünftiges Argument der Welt zu sagen, ich möchte mich Allah Azza wa Jalla nicht unterwerfen. Das Einzige, was sein kann, ist, dass du nicht weißt, wer Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Aber wenn dir jemand erklärt hat, dieses Wesen, wer das ist und was er gemacht hat und welche Eigenschaften hat und welche Schönheit er besitzt und welche Macht er besitzt, wenn sich jemand im Nachhinein sagt, ich unterwerfe mich diesem nicht, dann ist es ein Mensch, der sicherlich seinen Verstand nicht so verwendet hat, wie Allah subhanahu wa ta'ala es eigentlich von ihm wollte. Dann heißt es in einem Gedicht auf Deutsch übersetzt, das Wissen ist für den überheblichen jungen Mann sein Unheil, so wie die Flut für den hochgelegenen Ort. Damit soll gesagt werden, dass wenn du einen hochgelegenen Ort hast, dann ist er normalerweise mehr oder weniger geschützt, aber wenn eine Flut stark genug ist, dann wird er auch diesen Ort irgendwann mal erreichen. Denk einfach mal an die Geschichte von Nuh alayhi salatu wassalam. Als er das Schiff gebaut hat, sagte sein Sohn unter anderem, ich werde auf einen Berg gehen, der mich vor dem Wasser schützen wird. Ya'asimuni min al-ma. Und dann sagte der Prophet zu ihm, alayhi salatu wassalam, la asim al-yawma min amrillah, illa man rahim. Heute gibt es niemanden, der geschützt wird vor dem Befehl Allahs, außer derjenige, der von Allah in seine Rahma aufgenommen worden ist. Und deswegen, also wie gesagt, der hochgelegene Ort, der wird auch irgendwann mal erreicht werden durch die Fluten. Wir müssen nur hoch genug steigen. Und dass das möglich ist, hat Allah also uns bewiesen. Und das ist genauso wie das Wissen für den überheblichen jungen Mann. Der junge Mann, der Überheblichkeit besitzt, Gott bewahre, diese Überheblichkeit ist Grund dafür, dass er niemals an das Wissen gelangt. Die Überheblichkeit ist Grund dafür, dass er, und wahrscheinlich meinte der, das fällt mir gerade auf, der Autor meinte wahrscheinlich genau das Umgekehrte, wenn man das Gleichnis umdreht, dass eben der hochgelegene Ort ein Ort ist, an dem man sich vor einer Flut rettet, wenn die Flut jetzt nicht ankommen kann. Genauso wie eben auch derjenige Mensch, der überheblich ist und Hochmut hat, sich auf eine so hohe Stelle befindet, dass das Wissen ihn nicht erreichen kann, weil er sich über das Wissen hinwegsetzt. Okay? Und ich denke, das ist auch eher das, was er damit sagen will. Wallahu tabarak ta'ala. Und deswegen, die Überheblichkeit ist der Grund, dass man sagt, was soll der Vortragende mir schon beibringen? Wallahi, 90 Minuten, ich habe dafür keine Zeit. Ich habe was Wichtigeres zu tun. Wallahi, der Vortrag heute, Vortrag benehmen. Ja, was habe ich schlechtes benehmen oder was? Benehmen. Was soll man im Vortrag dadurch lernen? Kann man auch ein Buch lesen zu Hause. Oder, Alhamdulillah, meine Eltern haben mich gut erzogen. Ja. Das heißt, also, es gibt viele Argumente. Das Ergebnis ist immer das Gleiche. Man wohnt dem Unterricht nicht bei und vergisst natürlich vieles. Also man gerade je mehr man an Wissen erlangt, desto gefährlicher wird es. Desto gefährlicher wird es, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas Neues dazu lernt, ist immer geringer. Logischerweise. Nur manchmal wohnt man einem Unterricht 90 Minuten bei, profitiert aber von einer einzigen Information, von der man sein Leben lang profitiert. Von der man sein Leben lang profitiert. Ja. Und dazu gibt es sicherlich zahlreiche Beispiele. Kürzen wir an dieser Stelle ab und sagen, der Autor sagt, rahimahullah, so achte darauf, möge Allah sich deiner erbarmen, dass du nicht die Bescheidenheit verlierst, dich selbst nicht überschätzt und deine Seele im Zaum hältst. Also den Lehrer oder den Gelehrten oder den Scheich oder den, wie auch immer du willst, gering zu schätzen. Oder zu sagen, der kann mir eh nichts beibringen. Ich weiß nicht, was ich noch von ihm lernen soll. Diese Aussage ist eine Form der Hochmut und sie ist eine der stärksten Waffen, um dich vom Streben nach Wissen abzuhalten. Ja. Oder wenn jemand sagt, ich habe schon so viel gelesen, bei so viel Gelehrten gesessen und gelernt, was soll ich jetzt da noch lernen gehen? Was soll ich da jetzt noch studieren gehen? Was soll ich da jetzt noch? Diese Sache, weil das Problem ist ja immer, du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Ja? Erst wenn du viel weißt, merkst du, was du nicht weißt. Ja? Aber wenn du gar nicht weißt, was dich erwartet, wenn du gar nicht weißt, was du verpasst, und das ist eben, dann wirst du auch nicht danach streben. Logisch. Wenn du nicht weißt, was du alles noch lernen kannst, wirst du auch nicht danach streben. Und deswegen ist dieses, wie gesagt, eines der gefährlichen Werkzeuge oder Waffen, um dich abzuhalten von nützlichen Wissen. Indem du dich überschätzt, ich weiß das ja eh schon, deine Seele im Zaum hältst, er sagt, dass du dich nicht bescheiden verlierst, dich selbst nicht überschätzt, deine Seele im Zaum hältst und ihr nicht nachgibst, wenn sie zu Hochmut, Arroganz, Ruhmsucht, Eitelkeit und ähnlichen Fehlern neigt, die das Wissen töten, sein Ansehen zerstören und sein Licht auslöschen. Je mehr Wissen du erlangst und je höher deine Stellung wird, desto mehr sollst du darauf achten, so wirst du das größte Glück erlangen und eine Stellung, um die dich die Leute beneiden. Beneiden im positiven Sinne. Wie wenn jemand jemanden sieht und sagt, ich wünsche mir, dass mein Sohn auch eines Tages so wird wie dieser Scheich so und so. Ich wünsche mir, dass ich eines Tages auch den Menschen so helfen kann wie dem Sohn. Wisst ihr, der Unterschied, ob man jemandem beneidet und sich wünscht, dass man genauso ist wie er, oder ob man jemanden beneidet und sich wünscht, dass man seine Position einnimmt und er sie verliert. Das ist die Missgunst, Gott bewahre. Ja, das ist natürlich gefährlich. Als Erster, jeder von uns wünscht sich das Gute, wie andere auch Gutes bekommen haben. Wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, dass sinngemäß der eine ein Mann, der spendete, und der andere sagte, wenn ich so viel Geld hätte wie der da, dann würde ich mit dem Geld das und das und das machen. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sie bekommen beide die gleiche Belohnung. Und der andere, der sieht jemanden, wie er sein Vermögen in Sünde ausgibt und sagt, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich damit auch so haram machen, wie er macht. Der Prophet sagt, sie sind beide in der Sünde gleich. Ja. Und deswegen ist diese Form von positiven Neid, wenn man das so sagen kann, und der Begriff Hasad im Arabischen wird meistens negativ verwendet, aber kann auch die positive Bedeutung haben, wie in manchen Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Von Abdullah, dem Sohn des großen Imam Bakr ibn Abdullah al-Muzani, das ist ein Hadith-Überlieferer. Und unter den Hadith-Überlieferern gilt man, natürlich ist man unterschiedlich stark vertrauenswürdig unter den Hadith-Gelehrten, aber eine der Besonderheiten von Hadith-Überlieferern ist, wenn sie in allen 6 Sunna-Büchern erwähnt werden. Das heißt also, wenn sowohl Imam al-Bukhari als auch Muslim, auch al-Nasa'i, Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ibn Majah und noch vielleicht andere Hadith-Werke, aber gemeint ist jetzt hier besonders die ersten 6, wenn diese jeweils mindestens eine Überlieferung haben, in der ein Überlieferer vorkommt, also in allen Überlieferungen, was es überall einmal vorkommt, dann zeugt das für die besondere Vertrauenswürdigkeit, weil das heißt ja, dass die Autoren dieser Bücher ihm vertrauen. Ja? Weil kein Hadith-Gelehrter würde einen Hadith überliefern, von dem er weiß, dass er erfunden ist oder unauthentisch ist, ohne darauf hinzuweisen. Manchmal weisen sie auch nicht darauf hin, weil es allseits bekannt ist, aber es ist ein anderes Thema. Okay? Das heißt also, indirekt kann man sagen, der Hadith-Gelehrte wird niemals dir einen Hadith erzählen, ohne darauf hinzuweisen, wenn er unauthentisch ist und er das weiß, dass es auch der Fall ist. Und deswegen, wenn sie Hadithe überliefern und sie alle und auch andere diesen Menschen erwähnen, dann zeugt das für seine Vertrauenswürdigkeit. Deswegen, also ich will nur diesen Vorspann erklärt, weil der Autor gesagt hat, rahimahullah, von Abdullah, dem Sohn von Bakr ibn Abdullah al-Muzani, der in allen 6 Büchern als Überlieferer erwähnt wird. Punkt. Das war's, ja. Nur das ist unter den Gelehrten, das ist damit gemeint, was ich gerade eben erklärt habe. Er sagte, ich hörte jemanden über meinen Vater sagen, also sein Sohn erzählt über diesen Imam, ja. Sein Vater ist der Imam. Er sagte, ich hörte, Imam im Arabischen ist sehr oft einfach ein großer Gelehrter, ein vorbildhafter, rechtschaffener Gelehrter gewesen, ja. Das meint man mit Imam. Imam eben je nach Kontext bedeutet das etwas Unterhöhtes. Der Sohn sagt, ich hörte jemanden über meinen Vater sagen, dass er, als er bei Arafah stand, emotional wurde. Da sagte mein Vater, wenn ich nicht selbst unter ihnen wäre, würde ich sagen, ihnen wurde vergeben. Was heißt das? Das heißt also, Arafah ist ja der wichtigste Part bei der Pilgerfahrt. Und der Prophet sagt das aus dem Al-Hajju Arafah. Das heißt, die Hajj besteht im Wesentlichen auf Arafah. Das heißt, wer bei Arafah nicht war, der hat auch keine Hajj. Und wer bei Arafah war, hat das Wichtigste gemacht, was überhaupt machen muss bei der Hajj. Okay? Und er wurde emotional. Das heißt also, dass die Leute dort einen Zustand der seelischen Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala erhalten haben, also Dua gemacht haben, vertieft waren, ihren Bittgebeten emotional waren, demütig waren, denn das ist der heiligste Tag überhaupt. Das ist der Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala mit den Dienern, mit den Pilgerern vor seinen eigenen Engeln prahlt, dass sie in so einem Zustand waren, dass sie überzeugt waren, dass Allah mit Sicherheit ihnen schon vergeben hat. Nur dann sagt er, der Imam, rahimahullah, wenn ich nicht selbst unter ihnen wäre, würde ich sagen, ihnen wurde vergeben. So. Und deswegen sagt Imam al-Dhahabi, rahimahullah, über diesen Hadith, warum ist es ein Hadith? Aber Hadith ist über den Hadith geraten, alles, was überliefert worden ist, über irgendjemanden, der etwas gesagt hat. Meistens meint man damit über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aber das ist nicht immer zwingend der Fall. Er sagte, al-Dhahabi sagte, in dieser Weise soll der Diener seine Seele nicht überschätzen und sie zähmen. Wenn du über andere gut denkst, alhamdulillah, aber das heißt nicht, dass du über dich so gut denken sollst und dass du von dir so überzeugt sein sollst, dass du dich darauf verlässt. Natürlich ist das ein Ausdruck der Mubalara, ein Ausdruck der Übertreibung in dem Sinne, weil keiner weiß letztendlich, wem Allah vergibt und nicht vergibt. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass man von anderen Menschen eher davon ausgeht, dass sie gute Menschen sind und rechtschaffene Menschen sind. Dass der Gläubige, wenn er die Geschwister um sich herum sieht, sagt er, subhanallah al-azim, diese Brüder, ich kenne sie nur von der Moschee. Das ist ja auch logisch, ne? Aber das ist ja auch, ich kenne sie nur von der Moschee. Ich weiß ja nicht, was ihr zu Hause macht. Ich weiß ja nicht, was ihr auf der Arbeit macht. Ich weiß nicht, was ihr in der Universität, in der Schule macht. Deswegen ist mein Bild von euch ein sehr gutes und schönes Bild. Und deswegen sage ich, MashaAllah, das sind die vorbildhaften Schüler und bestimmt sind das wie Engel auf Erden. Warum lacht ihr? Sag inshallah. Und ich hoffe, das Gleiche denkt ihr irgendwie über den Vortragenden manchmal. Auf jeden Fall, diese Angelegenheit kann man über andere denken. Dadurch hat man sogenannte Husnudhan. Man denkt gut über andere Geschwister und das ist ja auch verlangt. Du sollst ja auch, selbst wenn du sollst immer versuchen, für deinen Bruder eine Entschuldigung zu finden. Aber über dich selbst weißt du am besten Bescheid. Für dich selbst Entschuldigung zu finden, ist immer problematisch. Das findest du sehr schnell, viel schneller als bei den anderen. Und deswegen muss man dann immer auf die Bremse drücken, im Gegensatz zu den anderen. Sechstens, Genügsamkeit und Askese. Zeichne dich durch Genügsamkeit und Mäßigung aus. Also Genügsamkeit, Qana'a. Das ist, dass man sich, also allgemein versteht man darunter, es gibt unterschiedliche Definitionen dazu, auch unter den Asketen, aber unter Askese oder unter Genügsamkeit versteht man, dass man mit dem, was man hat, sich zufrieden gibt. Dass man sich mit dem, was man hat, zufrieden gibt und mit der Verteilung Allahs, des Rizqs, kann man das sagen, des Rizqs, ja, weil des Rizq zufrieden ist. Und wer das schafft, der ist ein glücklicher Mensch. Weil das Witzige an der Sache ist, du wirst so nicht mehr kriegen, als Allah für dich bestimmt hat. Du wirst nicht mehr kriegen. Okay? Und du kannst dich darüber aufregen, es kommt aber nicht mehr und es wird auch nicht weniger. Alhamdulillah, beides ist. Geht in beide Richtungen. Was nicht heißt, dass wir nicht danach streben, ist klar. Aber es geht darum, wann bist du denn zufrieden oder unzufrieden? Du bist unzufrieden oder zufrieden, nachdem dir schon klar geworden ist, was du bekommen hast. Weil die Zukunft kennst du nicht, richtig? Deswegen für die Zukunft sollst du ja handeln. Aber die Frage ist jetzt die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist alles, was ich jetzt gerade erlebe und sehe. Alles, was ich jetzt gerade erlebt habe, vor einer Sekunde, gehört zur Welt der Vergangenheit. Und dadurch ist mir klar geworden, dass Allah für mich das so bestimmt hat. Richtig? Also macht es ja keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Und dann gebe ich mich damit zufrieden. Was aber, wie gesagt, nicht ausschließt, dass ich nach Verbesserung strebe. Der Gelehrte sagt, die Wahrheit über Askese ist, und jetzt Askese und Genügsamkeit sind jetzt Begriffe, die sicherlich ineinander fließen oder wie man sagt. Die Enthaltsamkeit vom Verbotenen, also das ist die Definition von Askese, ja. Jemand asketisch lebt, ist jemand, der sich der Welt entsagt, sagt man meistens. Jemand, der sich vor weltlichen Prunk zurückhält, der sich zurückzieht und sich dem Jenseits mehr widmet als dem Diesseits. Und was ist damit per Definition gemeint? Er sagte, die Enthaltsamkeit vom Verbotenen und sich von dem fernzuhalten, was es umgibt. Durch Abstandnahme vom Zweifelhaften und von der Gier nach dem, was anderen Leuten gehört. Nummer 1, die Enthaltsamkeit vom Verbotenen und sich von dem fernzuhalten, was es umgibt. Ich denke, das ist klar. Es gibt Sachen, die sind haram und es gibt Sachen, die zu haram führen oder in seiner Nähe sich aufhalten. Der sogenannte Makruh-Bereich. Ja. Und dass man diesen Sachen aus dem Weg geht. Das ist erstmal die wichtigste Form der Askese überhaupt. Nummer 2, oder besser gesagt, wie macht man das? Durch die Abstandnahme vom Zweifelhaften. Denn der Gläubige nähert sich nicht einmal dem klar Verbotenen, indem er schon das, was unsicher ist das Haram oder ist das Halal? Mir ist die Sache wohl nicht klar. Was soll ich jetzt machen? Ich frage den einen, der sagt mir Haram, der andere sagt mir Halal. Ich habe Angst, die Sache zu machen, also halte ich mich lieber zurück. Das ist Askese. Der eine sagt dir, ach nee, glaub mir, ich habe gefragt und das ist Halal, mach dir keine Sorgen, aber du hast eine innere Unruhe, weil du vertraust beiden Gelehrten oder allen drei oder allen vier und dir ist die Sache nicht klar geworden. Und dann sagst du dir wieder aus Furcht vor Allah, lass ich lieber weg. Da kannst du ja nichts falsch machen. Und das ist ja genau das auf Nummer sicher gehen. Durch die Abstandnahme vom Zweifelhaften und vor der Gier nach dem, was anderen gehört. Ich hätte noch dazu hinzugefügt, wenn ich das darf, obwohl man dazu in der Lage gewesen wäre. Das heißt also, man enthält sich dem Diesseits, man entsagt sich dem vom Diesseits, was man erreichen könnte. Aber wichtig in diesem Zusammenhang ist, liebe Geschwister, was ist unser Blickwinkel zu den weltlichen Gütern? Was ist unser Blickwinkel zu den Gütern dieser Welt? Wenn die Güter dieser Welt ein Sprungbrett sind zum Jenseits, dann betrachten wir das nicht als Güter dieser Welt, sondern als Güter der nächsten Welt. Ja? Einfachste Beispiel, das Geld und das Vermögen. Wenn das Geld und das Vermögen, wenn jemand danach strebt, es aber für ihn Mittel zum Zweck ist, er hat das Geld in seiner Hand und nicht in seinem Herzen, dann ist es doch kein Problem. Dann ist das nach diesem Verständnis für uns auch kein Widerspruch dazu, reich zu sein. Weil der Reiche, wenn ihn das Geld unter Kontrolle hat, dann ist es ein Problem, weil dann hält es ihn von seinem Gebet ab, dann hält es ihn, Gott bewahre, von seiner Zakat ab und so weiter und so fort. Aber wenn er das Geld hat, um damit etwas zu machen, wodurch er sich auf sein Jenseits vorbereitet, dann ist das doch im Gottes Namen nicht etwas Schlechtes, sondern etwas Gutes. Gehört nicht die Zakat zu den Säulen der Religion? Also gehört zu den besten Taten überhaupt, dass ich einen Teil meines Vermögens spende. Und je mehr Vermögen ich habe, desto mehr kann ich auch spenden. Von der Pflichtspende und dann auch entsprechend von der freiwilligen Spende. Okay? Und deswegen, wir glauben und sind überzeugt davon, dass Uthman ibn Affan der drittbeste Mensch dieser Umma gewesen ist. Und ist. Und er gehörte, der Mann war so reich, dass er die ganze Armee, die nach Tabuk gegangen ist, mit eigenem Geld ausgerüstet hat. Ich weiß nicht, wie viele, 100 Kamele, 100 Pferde und weiß nicht was, mit der gesamten Ausrüstung für das Tier und den Kämpfer auf dem Gefährt. Also das ist ein Reichtum, den muss man erstmal nachmachen. Und Das Ergebnis davon war, dass der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yum. Das heißt, wortwörtlich übersetzt, was Uthman nach dem heutigen Tag tun wird, wird ihm nicht mehr schaden. Das ist ein anderer Ausdruck für was? Ihm wurden seine Sünden alle schon vergeben. Warum? Weil manche Gelehrte haben gesagt, weil diese Wohltat, nicht weil er jetzt machen kann, was er will, sondern gemeint ist, weil diese Wohltat so schwer in der Waagschale liegt, dass egal wie viel Sünde er jetzt noch machen wird, diese Wohltat niemals aufwiegen wird. Okay? Das hat er mit Geld gemacht. Jetzt könntest du natürlich argumentieren und sagen, ich wünsche mir das Gleiche, damit ich auch inshallah ta'ala auf seine Stufe gelange. Nur davon können wir uns nichts kaufen, ganz ehrlich. Das ist dann immer der klare Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Weil manche Leute verstehen das auch nicht. Ja? Weil sie sagen zum Beispiel, statt dass ich zu Hajj gehe, könnte ich ja auch einfach jemanden zu Hajj schicken. Ja, und dann bekomme ich doch die gleiche Belohnung. Ja, sicherlich, wenn du der Grund dafür bist, dass jemand eine Hajj macht, bekommst du die Belohnung einer Hajj. Zweifellos der Fall. Nur die Frage ist, wenn man die Hajj konkret umsetzt, automatisch, also jeder von euch, der bei der Hajj war, ich bin sicher, irgendjemand von euch war schon bei der Hajj. Jetzt stelle ich eine heikle Frage. Oder stelle ich mal eine einfache Frage. Wenn man zu Hajj geht, oder wenn du bei der Hajj warst, als du bei der Hajj gewesen bist, hast du da irgendein Gebet der 5 Pflichtgebete in Al-Masjid al-Haram verrichtet? Ja oder nein? Ha? Ja oder nein? Ja. Tayyib. Jetzt kommt die zweite Frage. Und ein Gebet ist so viel wert wie 100.000 Gebete, richtig? Ein Gebet in Masjid al-Haram ist so viel wert wie 100.000 Gebete in allen anderen Moscheen. Jetzt die Frage. Wenn man die Hajj vollzieht, ist etwa die Verrichtung eines Pflichtgebetes in Al-Masjid al-Haram ein Bestandteil der Hajj? Nein. Ich kann also die Hajj vollziehen von A bis Z, theoretisch, ohne ein einziges Pflichtgebet in der heiligen Moschee von Mekka verrichtet zu haben. Das ist möglich. Okay, das ist möglich. Ich wollte nicht freiwillige Gebete sagen wegen den 2 Raka'a nach dem Tawaf. Okay, aber ansonsten ist nicht. Was ich damit sagen will ist, wenn also jemand konkret geht nach Mekka und die Hajj vollzieht, macht er automatisch mehr als nur die Hajj-Rituale. Automatisch. Vielleicht siehst du da einen Miskin und spendest ihm, richtig? Vielleicht siehst du da eine ältere Frau und hilfst ihr. Vielleicht und so weiter und so fort. Das heißt, praktisch gesehen hast du viel mehr Belohnung. Und allein schon eine, auch wenn man logisch nachdenkt, die Erfahrung, die du sammelst, die kriegt keiner. Außer er hat die Hajj vollzogen. Du kriegst vielleicht die gleiche Belohnung wie eine Hajj, aber nicht die Erfahrung. Du kannst, wenn du 100-mal bei Hajj warst, kannst du Reiseführer sein. Aber wenn du 100-mal andere Leute geschickt hast, brauchst du einen Reiseführer. Richtig? So, deswegen wollte ich darauf hinweisen, dass das Thema der Askese und jetzt kommt ein zweiter Aspekt der Askese, der vielleicht wichtig ist. Der zweite Aspekt der Askese ist, liebe Geschwister, was meint man denn, wenn man sagt, man entsagt sich dem Diesseits? Man hält sich vor weltlichen Dingen zurück. Der springende Punkt ist, dass es da im Wesentlichen nicht darum geht, dass du isst und trinkst, um am Leben zu bleiben, sondern es geht darum, dass du nichts machst, was dich vor Dingen abhält, die dich zum Jenseits, ich wollte schon nicht sagen, zum Jenseits bringen können, sondern die dich vor der Belohnung im Jenseits abhalten. Das heißt, asketisch zu handeln, wenn wir damit meinen, sich den diesseitigen Gütern zu entsagen, um mehr Zeit zu investieren für das Jenseits, dann ist das sicherlich eine lobenswerte Form der Askese. Einfaches Beispiel, jemand arbeitet, verdient genug, um zu leben, um zu essen, um zu trinken, um seine Wohnung zu bezahlen, um seinen familiären Pflichten nachzukommen. und überlegt sich, soll ich noch einen zweiten Nebenjob annehmen, um mehr zu verdienen? Soll ich Überstunden schieben, um mir ein zweites Auto leisten zu können? Um einmal im Jahr in den Urlaub fahren zu können? Um mir ein Haus kaufen zu können? Und so weiter und so fort. Und er sagt sich dann, wenn ich das mache, werde ich es nicht mehr schaffen, in die Moschee zu kommen. Ich werde es nicht mehr schaffen, die 3 von 5 Gebeten, die ich jetzt gerade schaffe, in der Moschee verrichte, mehr in der Moschee zu machen. Ich werde auch am Wochenende arbeiten müssen. Ich werde auch am Wochenende weniger Zeit haben für meine Religion. Und deswegen mache ich das nicht. Ich verzichte auf das Haus im Diesseits zugunsten eines Hauses im Jenseits. Wenn das die Form der Askese ist, dann herzlichen Glückwunsch. Dann ist es sicherlich eine vernünftige Form der Askese. Ich verzichte auf die Freundschaft mit dem so und so, weil diese Freundschaft basiert nur auf materiellen Dingen und das bringt mich im Jenseits nicht voran. Und bevorzuge lieber die Freundschaft mit dem armen, miskin, gläubigen, rechtschaffenen Menschen, weil wenn ich ihn sehe, reden wir immer nur über Religion. Immer nur über Allah, über ein Hadith des Propheten, hör mal, hast du gehört? Ach, kennst du diesen Hadith? Kennst du diese Ayah? Ach, was meinst du dazu? Können wir mal herausfinden, was diese Ayah bedeutet? Lesen wir ein Buch zusammen. Wenn du diese Geschwister gefunden hast, dann sind die Geschwister, die mit dir, insha'Allah ta'ala, Yawm al-Qiyamah, am Tag der Auferstehung, im Schatten Allahs sein werden, am Tag, an dem es keinen anderen Schatten geben wird. Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass eine der 7 Gruppen sind Leute, die zueinander gefunden haben, wegen Allah, subhanahu wa ta'ala. Sie haben wegen Allah zusammengefunden und in diesem Zustand wurden sie auch voneinander wieder getrennt. Wie zum Beispiel, der eine ist verstorben, aber die Beziehung bestand immer noch. Dann wird es auch im Jenseits weitergehen. Ja. Oder der eine musste verreisen in einen anderen Ort und in diesem Zustand, dass man sich für Allah gefunden hat, hat man sich auch wieder getrennt. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, das ist im Hadith. Okay? Und diese Art der Beziehung bezieht man vor gegenüber einer Beziehung, die, wie heißt es, und vielleicht kann man das auch herauslesen aus der Surat Abasa, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich unterhalten hat mit reichen, angesehenen Qurayshiten auf Kosten eines blinden Mannes, der nach dem Islam gefragt hat. Radiallahu ta'ala anhu ibn Maktum. طيب, der Autor sagte, rahimahullah ta'ala, von Imam al-Shafi'i, rahimahullah, wird überliefert, wenn jemand den verständigsten Menschen etwas vermachen wollte, so müsste es den Asketen zuteil werden. Wenn jemand den verständigsten Menschen etwas vermachen wollte, so müsste es den Asketen zuteil werden. Was heißt das? Das heißt anders ausgedrückt, wenn es irgendjemanden gibt, der einem vernünftigen Menschen etwas mitteilen könnte, vormachen könnte, etwas sagen dürfte, dann der Asket. Warum? Weil der Asket ist der Vernünftige. Das will damit gesagt werden. Der Asket, der sich gesagt hat, ich gucke um mich herum, ich sehe, dass der Todesengel zu jemandem gekommen ist, der 90 Jahre alt war, der aber auch am gleichen Tag zu jemandem gekommen ist, der gerade geboren ist, und ich befinde mich irgendwo dazwischen. Das heißt, der Engel wird auch nicht davor zurückschrecken, zu mir zu kommen, zu dem Zeitpunkt, an dem Allah ihm befiehlt. Und in dem Moment ist alles, was ich an Gütern in meiner Hand noch besitze, wertlos. Wertvoll ist nur das, was ich ausgegeben habe. Weil das, was ich ausgegeben habe, ist in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann ist es bewahrt und dann habe ich auch was davon. Was ich zurückbehalte, das ist eben verloren. Für immer und ewig weg. Und daran erfreuen sich dann vielleicht die Erben. Und vielleicht sündigen sie sogar damit. Insofern sagt er, rahimahullah ta'ala, wenn jemand den vernünftigen Menschen etwas noch zu erzählen hat, dann sind das mit Sicherheit die Asketen, weil sie sind die Vernunft in Person. Und wie gesagt, die Askese, das ist ein dehnbarer Begriff und die Leute sind unterschiedlich. Der eine benutzt es so, der andere benutzt es so. Und ich glaube, wir haben lange jetzt genug darüber geredet, was wir damit meinen. Und von Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, rahimahullah ta'ala, das ist einer der berühmten hanafitischen Imame, rahimahullah, wird überliefert, dass er, als er gefragt wurde, willst du kein Buch über die Askese verfassen? Da antwortete er, ich habe doch bereits ein Buch über den Handel verfasst. Ich habe doch bereits ein Buch über den Handel, über Tijara, über Bay' verfasst. Was wollte er damit sagen? Ja, weil wir haben doch vorhin bei der Definition von Askese gesagt, ich lese noch einmal die Definition vor, die Enthaltsamkeit vom Verbotenen und sich von dem fernzuhalten, was es umgibt, und das, indem man Abstand nimmt vor allen zweifelhaften Dingen. Und wenn ich asketisch leben möchte, muss ich wissen, was halal, was haram ist. Also wie viele Leute machen Dinge, weltliche Dinge, das heißt zum Beispiel, sie unterschreiben Verträge, gehen Verpflichtungen ein, pflegen Umgang mit anderen Menschen, das nennt man Mu'amalat, in irgendeiner Art und Weise, welche auch immer, und fragen erst hinterher, was ist eigentlich Allahs Urteil über den Sachverhalt so und so. Dann weißt du, dass das nicht die asketische Person ist, von der wir hier gerade geredet haben. Weil der Asket fragt vorher nach, was darf ich und was darf ich nicht. Richtig? Und deswegen sagt der Imam, rahimahullah, sag mal, wie weise, ja, Imam Muhammad, rahimahullah, sagt hier, Askete hin, Askese hin, Askese her. Erstmal, ist das Teil der Religion? Ja oder nein? Wenn es Teil der Religion ist, was könnte jemand sagen, wo ist dieser Begriff in der Sunna, wo ist dieser Begriff im Koran, wo ist dieser Begriff, könnte jemand sagen, ja? Sagen wir langsam, definieren wir die Askese. Askese im Sinne von Abstand zu nehmen von verbotenen Dingen. Das kannst du ja nennen, wie du willst, oder? Du kannst es Wara' nennen, Taqwa nennen, Zuhd nennen. Ist doch wurscht. Und deswegen sagt er, wenn Askese das ist, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, dann habe ich doch hier ein Buch geschrieben, wie man mit anderen Menschen umgeht und wie man mit anderen Menschen Handel treibt, wie man mit anderen Menschen Verträge eingeht und Mietverträge abschließt und Pfandverträge macht, ja, und so weiter und so fort. Diese Art von Verträge, sich daran zu halten, was ich hier geschrieben habe, das ist Askese. Weil ich sage dir, das ist halal und das ist haram und das führt zu haram und das ist zweifelhaft. Manche Gelehrte sagen so und manche Gelehrte sagen so. Und jetzt mach das Beste daraus. Du brauchst kein anderes Buch. Mit anderen Worten, die Gelehrten der Religion befassen sich mit dem Thema der Askese direkt oder indirekt. Und wenn du dich in deiner Religion auskennst und du danach handelst, bist du ein Asket, ob du es so bezeichnest oder auch nicht. Der Autor Rahimah sagte, das bedeutet, ein Asket ist jemand, der sich vom Zweifelhaften und Verpönten fernhält, sei es bei Geschäften oder im allgemeinen Handeln und in den übrigen Berufen. In diesem Sinne soll er gemäßigt sein in seiner Lebensführung, ohne sich dabei zu entehren, sodass er sich selbst und die, die er zu unterhalten hat, ernährt, ohne sich in eine erniedrigende Lage zu bringen. Er will unter anderem damit sagen, wenn jemand unter der Askese versteht, dass er nicht arbeiten gehen soll und dass er auf Kosten anderer leben soll, das ist nicht die Form der Askese, von der wir reden, weil dadurch, dass man seine Hand ausstreckt, ist man ja die gebende, die nehmende Hand, und die nehmende Hand ist natürlich immer diejenige, die erniedrigt ist. Dann sagt der Autor, rahimahullah, zu guter Letzt für heute, inshallah ta'ala, im letzten Abschnitt sagt er, unser am 17.12.1393 verstorbene Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, beschäftigte sich wenig mit dem Diesseits. Sheikh Muhammad al-Amin, rahimahullah, ist einer der großen bekannten Gelehrten der Neuzeit. Wenn wir jetzt ca. 40, ja, mehr als 40 Jahre später sind, ja, also ungefähr vor gut 40 Jahren verstorben, rahimahullah ta'ala, und Autor einiger Werke, hat ein Werk geschrieben, für das er, hat mehrere Werke geschrieben, aber ein Werk geschrieben, für das er berühmt geworden ist. Warum? Weil es zwar ein Tafsir des Quran al-Karim, Adwa'ul Bayan, aber es ist von besonderer Natur, weil dieses Werk von der Art Tafsir ist, bei der die Ayat des Quran al-Karim erläutert werden durch wiederum Ayat. Ja, es ist ein Tafsir des Quran durch den Quran. Und diese Form des Tafsir ist eine der edelsten überhaupt, weil Allah erklärt praktisch selbst, was er sagt. Und diese Zusammenhänge zu sehen im Quran al-Karim, dass Allah hier das erklärt, was er dort gesagt hat, ist manchmal nicht so offensichtlich. Und darin liegt eben die Genialität dieses Autors, rahimahullah ta'ala. Und er war bewandert auf zahlreichen islamischen Wissenschaften. Und der Autor, Bakr Abu Zaid, ist sein Schüler. Also einer seiner Schüler. Er sagte über ihn, er beschäftigte sich wenig mit dem Diesseits. Ich erlebte, dass er die verschiedenen Banknoten nicht kannte. Diese Blätter, auf denen die Zahlen stehen, nicht kannte. Und er sprach mich an mit den Worten, ich kam aus der Stadt Shanqiti, deswegen heißen viele Shanqiti, das heißt der aus Shanqit, Heilbronni, Heidelbergi, ja, das wäre so die Äquivalenz. Er sagt, ich kam aus der Stadt Shanqit mit einem Schatz, den man selten bei den Menschen findet. Und zwar der Genügsamkeit. Qana'a. Wenn ich Posten gewollt hätte, hätte ich den Weg dorthin gefunden. Er will damit sagen, ich habe Beziehungen gehabt mit Leuten, die auf höchster Ebene mir Posten hätten beschaffen können, wenn ich wollte. Und mir wurden Dinge angeboten, die ich abgelehnt habe. Warum? Weil das Lernen und das Lehren in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist in dieser Welt eines der wertvollsten Güter überhaupt. Welchen Posten soll man mir denn geben, nachdem Allah mir erlaubt hat, in der Moschee seines Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht nur zu unterrichten, das machen vielleicht viele, aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir das Geschenk der Anerkennung gegeben hat. Denn ihr wisst ja, dass wenn Allah azza wa jal jemanden liebt, dann sagt er Jibril, dass er ihn liebt und ordnet Jibril an, dass er ihn auch zu lieben hat. Und dann ruft Jibril unter den Himmelsbewohnern aus, Allah subhanahu wa ta'ala liebt den Sohn so, also liebt ihn auch. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sorgt dafür, dass dieser Mensch unter den Gläubigen Anerkennung genießt. Die Gläubigen mögen ihn. Wenn er etwas sagt, sie nehmen es an. Und deswegen, wenn Allah azza wa jal dir diese Anerkennung gegeben hat, es gibt Gelehrte, wenn sie das diesseits wollten, die Leute kommen zu ihnen und sagen, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dir mein Geld zur Verfügung stellen? Mach damit, was du möchtest. Das gibt es. Ja. Aber wenn sie das wollten, hätten sie es gemacht. Aber es gibt eben etwas Wertvolleres. Weil sie verstanden haben, das Geld ist ja Mittel zum Zweck. Ich habe aber den Zweck schon erreicht. Ich habe den Zweck schon erreicht. Was soll ich denn mit dem Geld noch machen? Was macht dann der Gelehrte? Er verweist. Da kommt dann der Reiche zu ihm und sagt, ich möchte meinen Zakat bezahlen. Dann sagt er, da hinten ist jemand, der Zakat braucht. Geh zu ihm. Aber Sheikh, willst du dir geben? Mach du es. Warum? Mach du die Verantwortung, ist doch deine Aufgabe. Was habe ich damit zu tun? Ist doch dein Geld. Du gibst es ihm. Verwickel mich nicht in diese Fitna. Vielleicht gibst du mir das Geld und ich verfalle ihm. Richtig? Also er verweist nur noch der Gelehrte und das war's. Wenn ich Posten gewollt hätte, hätte ich den Weg dorthin gefunden. Doch ich ziehe das Diesseits nicht dem Jenseits vor. Und ich opfere das Wissen nicht der Erfüllung weltlicher Wünsche. Ich opfere das Wissen nicht der Erfüllung weltlicher Wünsche. Auf Kosten des Strebens nach Wissen werde ich nicht weltliche Dinge tun. Und das Ergebnis ist klar und deutlich. Liebe Geschwister, der vernünftige Mensch ist derjenige, der profitiert aus den Fehlern anderer und auch aus natürlich den guten Taten anderer. Wenn du also zurückblickst, nimm irgendeinen Gelehrten der islamischen Historie. Irgendeinen Gelehrten der islamischen Historie. Ja. Nehmen wir zum Beispiel einen Imam wie Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Imam al-Bukhari, das erste, woran man denkt, ist nicht die zahlreichen Häuser, die er vielleicht gebaut hat, wenn er überhaupt was gebaut hat. Ist nicht das Gold und Geld, das er besaß. Ist nicht die Anzahl Kinder, die er hatte. Ist nicht der Posten, sondern man denkt als erstes an seine immense Leistung für den Islam. Und dieser Ruf bleibt. Dieser Ruf bleibt, der Mann ist 256 nach Hijra gestorben. Dieser Ruf hält quasi seit 1200 Jahren an. Der Mann hat ein paar Jahrzehnte gelebt, mehr nicht. Aber sein Ruf, dieser gute Ruf, lebt weiter. Das war's. Du kannst es ihm nachmachen, auf der Art und Weise, wie du kannst. Du machst etwas für dein Jenseits, für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich will damit nicht sagen, dass nur weil man bekannt ist, dass es was Gutes war. Allahu a'ala. Okay? Aber es geht darum, dass was wird mit dir sein? Wie wird man dich und deine Taten in Erinnerung haben? Du machst es für Allah subhanahu wa ta'ala und wenn Allah will, verewigt er deinen Namen, was nicht unbedingt was Gutes für dich bedeuten mag. Das will ich nicht, aber ich will damit sagen, wir sollen denken an unser Jenseits. Diese Menschen haben an ihr Jenseits gedacht und das Ergebnis davon ist mehr als deutlich. Andere Imame des Fiqh, Menschen, die man, wir haben vorhin den Imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i kennengelernt, rahimahullah, die Wissen hinterlassen haben, an das sich Millionen von Menschen halten. Oder zig Millionen von Menschen halten. Ist das, oder hunderte Millionen von Menschen von halten. Ist das nicht eine gute Tat? Ist das nicht eine dauerhaft gute Tat, die er hinterlassen? Gehört das nicht unter den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wenn der Sohn Adams gestorben ist, sind alle seine Taten beendet, außer in dreierlei Hinsicht. Und erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam Wissen, von dem man profitiert. Wenn das nicht ist, dann gibt's das nicht. Natürlich, ja. Deswegen in diesem Sinne sagt der Autor zuletzt, guter Letzt, Ende des sechsten Punktes, möge Allah der Erhabene sich seiner mit weiter Barmherzigkeit erbarmen. Amen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ebenfalls von seiner Barmherzigkeit zuteilkommen lassen. Und möge Allah azza wa jal uns durch diese Worte aufwecken, sodass wir aufmerksamer werden. Was machen wir eigentlich täglich? Wie ist mein Tagesablauf? Was davon ist für Allah subhanahu wa ta'ala? Was davon ist für mein Diesseits? In welchem Verhältnis steht das zueinander? Kann ich vielleicht das, was ich an weltlichen Dingen mache, als Sprungbrett benutzen, als Wasila, als Mittel benutzen, für mein Jenseits ebenfalls? Dann bist du ein Diener 24 Stunden lang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch dazu machen. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wallahu tabaraka ta'ala.